Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich hatte mich gefragt, ob die Folge von heute überhaupt hier in den Podcast passt. Dann fiel mir Gott sei Dank ein, dass ich irgendwann mal, das ist schon lange her, dass ich aus der Rubrik die letzte Folge gemacht habe, die OAD-Round-Rubrik gegründet habe, hätte ich fast gesagt, ins Leben gerufen habe. Somit die fünfte OAAD-Round-Folge, nämlich Round einigen World of Tanks Blitzspielern. Einmal ganz kurz zur App World of Tanks Blitz. World of Tanks werden einige kennen, spielt man am Computer im Prinzip mit Panzern rumfahren und das gegnerische Team besiegen. World of Tanks Blitz, Universal App, gratis, 3.1.0 ist die aktuelle Versionsnummer, 2,81 GB groß, Deutsch-Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert iOS 7.0 oder neuer und hat bei 5.633 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und bietet In-App-Käufe, der günstigste ist 99 Cent und der teuerste 49,99. Naja, immerhin nicht 99,99. Worum geht es jetzt eigentlich? Warum rante ich ja einigen Spielern gegenüber? Erstens hat man es immer wieder mehr mit Spielern zu tun, die anscheinend ein Spiel starten und dann ganz plötzlich weg müssen oder so. Auf jeden Fall, wenn man 7 Leute in einem Team ist, dann kommt es immer häufiger vor, dass nur 2 oder 3 oder 4 oder 5 Spieler mitspielen, die anderen Panzer stehen da halt so, ja, unbeweglich in der Gegend rum. Was mich ebenfalls ärgert ist, eigentlich müsste ich darüber gar nicht sprechen, merke ich gerade, ist ja auch egal. Also was mich ärgert ist, dass Unmengen Leute dieses Spiel spielen und anscheinend noch nie die Worte Strategie und Taktik gehört haben, geschweige denn wissen, was das bedeutet. Die fahren rum, die lassen sich abschießen auf den Karten. Jede Karte hat wirklich gute Strategiepunkte, wo ihr Deckung nehmen könnt, wo ihr euch verstecken könnt. Na, verstecken vielleicht nicht, aber Deckung nehmen könnt, von denen ihr so neuralgische Punkte, von denen ihr irgendwie ganze, vielleicht sogar mehrere Feinde auf einmal aufhalten könnt, alleine oder so. Ja, das kommt immer mehr vor und dann kommt es immer mehr vor, dass man über den Ingame-Chat beleidigt wird, was mich ärgert, vor allen Dingen, wenn man irgendwie als Einziger versucht, das Spiel vielleicht doch noch zu entscheiden, weil man als Einziger, in diesem Fall meine ich mich, ja, die Worte Strategie und Taktik kennt. Das ist ärgerlich, das ist blöd und das musste einfach mal raus. Also, wenn es hier World of Tanks Blitzspieler gibt, die das hören und die vielleicht genauso handeln, denkt mal darüber nach, doch bitte nicht mehr so zu handeln. Und vielleicht gibt es ja auch noch welche, die das auch ärgert. Dann gebt mir doch einfach in den Kommentaren recht oder bei Twitter oder so. Ansonsten kann man das Spiel durchaus spielen. Mal macht es Spaß, mal weniger. Es ist relativ schwer teilweise. Und es läuft aber auf dem iPad 3, worauf ich es spiele, erstaunlich gut. Altes iPad, aber wie gesagt, läuft relativ lange Ladezeit, aber läuft gar nicht schlecht. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.